Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, die Meister der elektronischen Filmmusik. Aufnahmen von Popol Vuh. Am Mikrofon ist Thomas Elborn. Guten Abend. Musik aus dem Soundtrack zu Werner Herzogs Nosferatu. Das war Popol Vuh aus dem Jahr 1978. Popol Vuh, das ist schon ein Phänomen und das heißt in erster Linie Florian Fricke. Er wurde 1944 in Lindau am Bodensee geboren und spielte schon im Alter von 7 Klavier. Mit 15 verließ er das Gymnasium und studierte Klavier und verließ auch die Hochschule wieder mit 19. In München traf er Filmemacher Werner Herzog, mit dem er im Laufe der 70er Jahre immer wieder zusammenarbeitete. Nosferatu war Herzogs Adaption des alten Stummfilmklassikers aus den 30er Jahren und wäre wohl längst nicht so einflussreich und auch erfolgreich gewesen, wenn die Musik nicht so eigen wäre. Eigene Musik, fernab von eigenen oder von anderen Einflüssen, dafür stand die Musik von Popol Vuh schon immer. Das erste Album Affenstunde, das 1970 kurz nach Gründung von Popol Vuh entstand, gilt heute noch als Meilenstein der elektronischen Musik. Zuerst, weil es eines der ersten Alben überhaupt war, die mit dem gerade gebauten Moog-Modularsystem eingespielt worden sind. Zum Zweiten, weil es auch musikalisch völlig experimentell ausfiel und trotzdem organisch wirkte. Eine frühe Art der elektronischen Trance-Musik, die heute noch völlig zeitlos daherkommt. Hören wir das Titelstück Affenstunde. Hier ist Popol Vuh. Thank you. Popol Vuh mit Affenstunde aus dem Jahr 1970 und einem Stück von der CD Agape Agape, They Dance, They Love As of Old. Mir ist beim Hören der Musik von Popol Vuh nur eine Band eingefallen, die Ende der 60er, Anfang der 70er auf ähnlichem Terrain experimentiert hat. Damit meine ich nicht unbedingt nur die elektronische Komponente in der Musik, sondern auch die Verwendung von Zitar, Zither, Lauten und der Anspruch, eine Art Trance beim Hörer heraufzubeschwören. Die Rede ist von der griechischen Band Aphrodite's Child, die mit ihrem Jahrhundertwerk 666 beim einen oder anderen Hörer ähnliche Empfindungen auslösten. Hören wir von Aphrodite's Child mit einem kleinen Abstecher The Seventh Seal und Agency. When the Lamb opened the next two seals, we saw the souls, we saw the martyrs, we heard them crying, we heard them shouting. They were dressed in white, they'd been told to wait. The sun was black, the moon was red, the stars were falling, the earth was trembling. And then a crowd impossible to number, carrying flowers, shouted amid the hotless sun, the lightless moon, the windless earth, the colorless sky. How much longer will we suffer from hunger? How much longer will we suffer from thirst? And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky. Thank you. Kleiner Abstecher mit Aphrodite's Child. Zurück zu Popol Vuh. Florian Fricke und seine wechselnden Mitstreiter von Popol Vuh waren zwar sehr früh im Feld der elektronischen Musik tätig, haben sich aber auch davon abgewendet und eine meist instrumental gespielte und organische Musik produziert. Fälschlicherweise oft als Krautrock tituliert, ist die Musik von Popol Vuh eher ein Vorläufer von dem geworden, was man dann wohl später New Age nannte. Hören wir vom Album 1 Jäger und 7 Jäger den Song King Minos. Thank you. Popol Vuh Musik entstand in langen meditativen Sessions, in denen ein und dasselbe Thema immer und wieder gespielt wurde und variiert wurde. Dieser musikalische Schamanismus machte den Sound von Popol Vuh heute so einzigartig. Um Trends wurde sich nicht geschert und das hörte man besonders am Album Agape Agape, das neben allen anderen Alben, die in dieser Sendung gespielt werden, auch auf CD jetzt gerade wieder veröffentlicht worden ist. Agape Agape entstand 1983, da zog über Deutschland noch die Deutsche Welle, aber zum Glück erreichte sie nicht das musikalische Universum von Popol Vuh, die zeitlose akustische Musik spielten. Thank you. Short Visit at the Great Sorcerer, was so klingt wie ein Remix von Popol Vuh, ist das Spätwerk der Band. Dieses Stück stammt von 1996 und hat klare Aspekte der elektronischen Musik dieser Zeit. Ich denke, dass Popol Vuh schon damals von Techno- und Chillout-Experten wiederentdeckt worden sind und um dann in einem neuen Kontext wieder aufzuerstehen. Der Name Popol Vuh stammt aus dem heiligen Buch der Mayas. Es geht um ein kosmisches Ganze, um das kosmische Ganze und das zieht sich wirklich durch das gesamte Schaffen der Gruppe. Hören wir von 1973 von dem Album Seligpreisung den Titel Tanz der Kassidim. Erschien mit In den Gärten Pharaos das zweite Album von Popol Vuh. Plattenfirmen, unbedarfte Musikhörer bekamen bei dieser Musik das Fürchten, entsagte sie doch allen ähnlich wie Affenstunde, was man bis dahin in der Popmusik so kannte. Kein Wunder, dass In den Gärten Pharaos heute noch als Meisterwerk avantgardistischer Klangkunst gilt. Hören wir das Titelstück bis zu den Nachrichten. Gleich gibt es eine weitere Stunde Popol Vuh hier im Soundcheck.